Zu negativ, was Alice Eckert-Rotholz in der Weltbühne 1931 publizierte. Immerhin, die Vorträge waren politischer geworden. Seit November 1927 produzierte die Deutsche Welle zusammen mit Frankfurt die Gedanken zur Zeit. Und sogar kontradiktorische Gespräche waren möglich. Das heißt Diskussionen. Darüber hinaus dachten Deutsche Welle und Regierungsvertreter 1928 über eine Stunde der Politik nach. Das schien dann aber doch zu gewagt. Man beließ es bei den Gedanken zur Zeit, die nun auch von der Funkstunde übernommen wurden und sich fortan auch politischen Themen zuwenden durften. Die allerdings von einem eigenen zusätzlichen parlamentarischen Überwachungsausschuss nach eigenen Richtlinien streng überparteilich überwacht wurden. Da überrascht dann schon ein Gespräch zwischen zwei Mitgliedern des Reichstages im Januar 1931. Gottfried Feder von der NSDAP und Erik Nölting von der SPD. Sie diskutierten zwei Abende lang über Sozialismus und Nationalsozialismus. Die Diskussion bedurfte der Nachbetrachtung. Am 23. Januar 1931 sprach der Redakteur Werner Menzel mit dem Direktor der ausstrahlenden Deutschen Welle, Hermann Schubotz.